Jahrzehntens. Das erste Ghetto Europas. Die Frankfurter Judengasse. Verschwunden 1796. Ein Haus an der Kreuzung zweier großer, vielbefahrener Straßen, einen halben Kilometer südlich der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Vor seiner nordwestlichen Fassade ist eine Reihe Wörter in den Boden eingelassen. Sie erinnern an Märchen. Goldenes Schaf, goldene Gerste, wilde Ente. Tatsächlich sind es die Namen von Häusern, die hier einst standen. Im Mittelalter hatten Straßen keine offiziellen Namen. Man schickte seine Briefe an Häuser. In diesen hier lebten zwischen 1462 und 1796 jüdische Familien im ersten Ghetto Europas, der Frankfurter Judengasse. Von ihr ist heute kaum noch etwas übrig. Die letzten Häuser in der Judengasse hat man Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Frankfurt bombardiert und weil man in den 1950ern autogerecht gebaut hat, wurde die Straßenführung geändert. Vom alten Verlauf der Judengasse sind nur 200 Meter erhalten. Eine gekrümmte kurze Straße, verloren zwischen den funktionalen, klotzigen Gebäuden der Nachkriegszeit. Sie erweckt eher den Eindruck eines Hinterhofs. Sie heißt an der Staufenmauer. Der heutige Name bezieht sich tatsächlich auf die alte Stadtmauer, die Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts gebaut wurde. Die Diskriminierung der Juden hat eine lange Geschichte, die wir hier nicht nachzeichnen können. Ab Ende des 14. Jahrhunderts führte sie dazu, dass einzelne Städte begannen, die jüdischen Gemeinschaften auszuweisen. Straßburg war 1387 die erste. In Frankfurt stritt man sich ab 1430 darüber, ob man dem Beispiel folgen sollte. Die Juden wohnten mitten in der Stadt in der Nähe der damaligen Hauptstraße unweit des Mains. In der Nähe ihrer Synagoge lag der Dom, das war vielen ein Dorn im Auge. Auf Drängen Kaiser Friedrichs III. Beschloss die Stadt 1458, die Juden aus der Stadtmitte zu verbannen, in die Nähe ihres Friedhofs, nahe der Stadtmauer. Dort verlief allerdings auch ein Abwasserkanal und hinter der Staufenmauer war der Boden feucht und sumpfig, fast niemand wohnte dort. Aber man ließ der jüdischen Gemeinde keine Wahl. Auf einem rund 300 Meter langen und 50 Meter breiten Streifen begann die Stadt, Häuser für Juden zu errichten. Es war ein bemerkenswerter Schritt, denn er kostete die Stadt Frankfurt, im Gegensatz zu einer Ausweisung, viel Geld. Bis 1465 finanzierte sie den Hausbau aus eigener Kasse und gab dafür 6.289 Gulden aus. Für einen Gulden musste ein Maurer rund 6 Tage arbeiten, ein ungelernter Arbeiter doppelt so lange. Innerhalb weniger Jahre entstanden zwischen 11 und 15 Wohnhäuser. Sie gehörten dem Rat der Stadt, die Juden zahlten eine Art Miete dafür, aber auch Grundsteuer. Bei der Ausstattung der Häuser kam die Stadt der jüdischen Gemeinde entgegen. Die Fachwerkhäuser erhielten einen Gewölbekeller, die Gemeinde eine Synagoge, einen Brunnen, ein Haus für Gemeindeangestellte und eine Mikwe, das Bad für die rituelle Reinigung. Die Christen nannten die Ansiedlung Kleinägypten, die Einwohner selbst bezeichneten es als Klein-Jerusalem. Ab 1462 mussten alle Frankfurter Juden in dieses erste Ghetto Europas ziehen. 9 Jahre später zählte man die Einwohnerschaft. 154 Personen lebten in der Gasse, aufgeteilt in 22 Haushalte, einschließlich Bediensteten, mit jeweils bis zu 9 Personen. 23 weitere Menschen wurden als Lahme, Blinde und Hungerleider geführt und lebten im Fremdenspital, einer Mischung aus Sozialwohnung und Herberge für Reisende. In diesen Anfangsjahren war das Areal nur umzäunt, aber rund 50 Jahre später begann man mit dem Bau einer Mauer. Diese erhielt Tore, die bewacht und nachts und an Feiertagen abgeschlossen wurden. Der Wächterlohn von 40 Gulden im Jahr plus 3 Gulden für Kohle wurde den Juden in Rechnung gestellt. Das einzige Zugeständnis war, dass eine vertrauenswürdige jüdische Person den Schlüssel für eine Tür im Tor erhielt, für medizinische Notfälle oder falls ein Feuer ausbräche. Im Laufe des 16. Jahrhunderts wohnten immer mehr Menschen in dem schmalen Streifen an der Staufenmauer. 1533 waren es 43 Haushalte. 1573 zählte man 113 Häuser, in denen insgesamt 455 Haushalte lebten. Jetzt, wo die Ost- und die Westseite des Streifens bebaut war, begannen die Menschen, den Ort Judengasse zu nennen. Das starke Wachstum zu dieser Zeit hatte mehrere Gründe. Zum einen nahm die Bevölkerung Frankfurts stetig zu. Sie verdoppelte sich von 10 auf 20.000 Menschen. Frankfurt etablierte sich als Messestadt, was vor allem daran lag, dass viele Protestanten in die Stadt zogen, die ihre Industrien und Unternehmen mitbrachten. Solche Messestädte waren offenere Orte, an denen Menschen unterschiedlicher Kulturen, Nationalitäten und Religionen zusammenkamen. Deshalb zogen nun vermehrt Juden, die aus anderen Städten vertrieben worden waren, nach Frankfurt. Frankfurt profitierte nicht nur durch wachsende Einnahmen aus Mieten, Steuern und anderen Abgaben. Mehr noch, da Christen per Dekret verboten war, Geld zu verleihen, vermittelten einige wohlhabende Juden der Stadt dringend benötigte Kredite. Der Rat hatte sich verschuldet, weil er sich im Kupferbergbau verspekuliert hatte. Obwohl die Stadt auf Juden angewiesen war, weigerte sie sich, die Judengasse zu einem größeren Viertel zu erweitern. Auf den Grundstücken, die einst als kleine Äcker und Gärten genutzt worden waren, wuchsen nun auch Häuser empor. Ställe wurden zu Wohnhäusern, ebenso Sukkas, die eigentlich für das jüdische Laubhüttenfest gebaut und genutzt wurden. Die Häuser reckten sich gen Himmel, bekamen immer mehr Stockwerke, bis die Bauordnung 1594 geändert wurde und 4 Etagen als Obergrenze festlegte. Auch nach unten baute man. 2 bis 3 Keller stapelten sich im Untergrund untereinander. Als es keine freien Bauplätze mehr gab, begann man, die bestehenden Häuser zu unterteilen. Isaac Krakauer berichtet in seiner Geschichte der Frankfurter Juden, dass man das Haus Goldener Löwe, das einst aus einem Vorder- und einem Hinterhaus bestanden hatte, in 7 Häuser unterteilte. Die vorderen hießen Löwe und Goldener Affe. Die hinteren Löweneck, Goldenes Eichhörnchen, Goldene Schachtel, 3 Römer und Löwengrube. Man muss sich das Wirrwarr der Schilder an der Straßenfront vorstellen. Wie beengt es gewesen sein muss, kann man erahnen, wenn man sich heute im Erdgeschoss des Gebäudes umsieht, vor dem die ungewöhnlichen Häusernamen auf dem Boden stehen. Als man es 1987 bauen wollte, entdeckte man im Untergrund die Fundamente von 19 Häusern der Judengasse. Das Gebäude baute man trotzdem. Darin sind heute die Stadtwerke untergebracht. Nach vielen Protesten und Diskussionen über den Umgang mit jüdischem Kulturgut entschied man, 5 der Elemente zu erhalten. Sie sind Teil des Museums Judengasse, das einen kleinen Teil des Gebäudes einnimmt. Darin kann man sich die alten Grundmauern aus hellem Stein anschauen. Eine Brücke führt über dieses Labyrinth. Man darf hinuntersteigen und darin herumlaufen. Es fällt schwer, sich zu orientieren. Einige kleine Räume sind erkennbar, aber oft versteht man nicht, wo einer endet und der nächste beginnt. Alles ist eng und verwinkelt. Treppen und Gänge führen zu neuen Gebäuden mit anderen Namen. Eines davon ist das Haus Widder. Es wurde 1513 gebaut und hatte damals eine Breite von 6 Metern. Darin lebten Isaac und Meyer Epstein. 1590 unterteilten sie das Haus. Es entstanden der Weiße Widder, 3,15 Meter breit, und der Rote Widder, 2,80 Meter breit, aber immerhin jeweils 12,50 Meter lang. Einen solchen schlauchartigen Grundriss hatten die meisten der Häuser. Das benachbarte Haus Sperber war innen sogar nur 2 Meter breit. 3 Haushalte, 13 Menschen lebten darin. Aus historischen Dokumenten und Zeichnungen weiß man, dass die meisten Häuser ähnlich strukturiert waren. Im Erdgeschoss lag ein kleiner Laden, dort wurden Waren gelagert. Ein Fenster ging zur Straße, das man aufklappen konnte und von wo aus bedient wurde. Vom engen Treppenhaus ging nach vorne und nach hinten je 1 Zimmer ab. Auf allen Etagen wurde auf den Treppenabsätzen gekocht, die Küche. Auch die Dachgeschosse waren ausgebaut, die Innenhöfe unterkellert. Jedes Stückchen Platz wurde genutzt. Aufgrund der Diskriminierung, der die Juden ausgesetzt waren, lebten sie so autark wie möglich. Sie hatten eine Vielzahl von Talmudschulen, eigene Ärzte und Hebammen, Schreiber, Schächter und viele Handwerke. Viele arbeiteten seit dem 17. Jahrhundert als Händler. Allerdings durften sie keine Läden auf dem Markt oder in der Stadt haben. Weil sie sich nicht darauf verlassen konnten oder wollten, dass sich Käufer in die Judengasse verirrten, gingen sie hausieren. In den Gaststätten und in umliegenden Dörfern. Dabei durfte aber nur das verkauft werden, was die Handwerker in Frankfurt nicht selbst herstellten. So sollten die christlichen Zünfte geschützt werden. Und so waren es oft Gewürze, Öle oder Altkleider, die die jüdischen Händler und Händlerinnen im Angebot hatten. Einige wenige Juden arbeiteten als Kaufleute am Hof. Sie beschafften Kredite, kümmerten sich um Finanzierungen und lieferten diverse Luxuswaren an die Höfe und Schlösser. Man nannte sie Hoffaktoren. Sie waren mitunter auch für die Ausstattung der Heere zuständig, für den Stoff der Uniformen, für die Pferde und deren Futter. Einer der bekanntesten Hoffaktoren der Frankfurter Judengasse war Amschellenmeier Rothschild. Er gründete später das gleichnamige Bankhaus. Als umherreisende Händler kannten sich die Juden mit den vielen Währungen und Münzprägungen, die im Umlauf waren, aus, auch mit Fälschungen und den schwankenden Anteilen an Edelmetall. Mit ihrer Erfahrung arbeiteten sie zu Messezeiten als Geldwechsler. Gegen eine Gebühr wogen sie die Münzen einer Währung ab, denn so etwas wie Wechselkurse gab es nicht, und wechselten sie in eine andere um. Das Nebeneinander der christlichen und der jüdischen Bevölkerung war voller Spannungen. Die Christen beschrieben die Judengasse oft voller Ekel, ignorierten die Menschen dort ganz oder versuchten sie zu ignorieren. Im besten Fall war man neugierig, im schlimmsten Fall stürmte man die Judengasse, wie Vincent Fettmilch, der fand, dass die Juden zu hohe Zinsen für ihre Kredite verlangten. Gemeinsam mit seinen Anhängern wollte er sie aus der Stadt vertreiben und plünderte ihre Häuser. Der Kaiser selbst schritt ein und verhängte die Reichsacht über Fettmilch und alle, die ihn unterstützt hatten. Sie wurden im Jahr 1616 auf dem Rossmarkt hingerichtet. Ihre Köpfe spießte man am Brückenturm auf. Am Tag der Hinrichtung wurden die jüdischen Familien mit kaiserlichem Geleit in ihre Gasse zurückgeführt. An den Toren prangte seitdem der kaiserliche Adler als Erinnerung daran, dass sie unter seinem Schutz stehen. Auch das Leben innerhalb der Judengasse wurde im Laufe der Jahre zunehmend konfliktreich. Je enger die Menschen auf einem Raum zusammenleben mussten, desto schwieriger wurde es. 1709 war die Zahl der Haushalte auf 505 angewachsen. Insgesamt 3024 Personen teilten sich den wenigen Raum der Gasse. In die Höhe bauen durfte man nicht mehr. Also begann man, Erker und Überhänge zu errichten. Je weiter man nach oben in ein Haus kam, desto weiter ragten die Überhänge hinaus und desto mehr näherten sich zwei gegenüberliegende Häuser an. Die Luftzirkulation in der Gasse verschlechterte sich, Qualm und Gestank konnten nicht abziehen. Wie gefährlich diese verschachtelte Bauweise war, zeigte sich am 14. Januar 1711, als am Abend ein Feuer im Haus des Rabbiners Naftali Cohen ausbrach. Weil außer der Synagoge alle Gebäude aus Holz waren, breitete es sich rasend schnell aus. Löschzüge aus der Stadt standen vor den Toren der Gasse, aber die Bewohner öffneten sie nicht, weil sie fürchteten, die Christen würden die Häuser ausplündern. Zimmerleute schlugen ein Tor mit einer Axt ein, aber da war es bereits zu spät. Das Feuer war nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Die Menschen flüchteten auf den benachbarten Friedhof, wo sie ihr Hab und Gut zwischen den Grabsteinen stapelten. Innerhalb einer Nacht lagen alle Häuser in Schutt und Asche. 5 Menschen starben. Die Synagoge war das erste Gebäude, das wieder errichtet wurde. 8 Jahre brauchte der Wiederaufbau der Wohngebäude. Die Bauordnung wurde verschärft. Häuser durften maximal 3 Stockwerke haben. Es war nur noch ein Überhang pro Haus erlaubt, eine Gaube in der Querseite des Dachs und nur eine Kelleretage. Das Erdgeschoss musste aus Stein gebaut werden und in bestimmten Abständen waren dicke, über die Dächer hinausragende Brandmauern zu errichten. In dieser Zeit entstand auch ein einziges geräumiges Haus ganz aus Stein. Errichtet von Samson Wertheimer, der als Hoffaktor arbeitete, gemeinsam mit seinem Stiefsohn Nathan Oppenheimer. 1719 befahl der Rat der Stadt, der jüdischen Gemeinde in die Gasse zurückzukehren. Sie hatten es damit nicht eilig gehabt. Während der Bauzeit hatten sie in der Stadt als Untermieter bei christlichen Familien gelebt oder waren in die umliegenden Städte wie Hanau, Offenbach oder Rödelheim gezogen. Diese Jahre hatten Juden und Christen einander näher gebracht. Es waren keinerlei Beschwerden bei der Stadt eingegangen. Nicht lange nach der Rückkehr brannte es am 28. Januar 1721 erneut. Diesmal im nördlichen Drittel der westlichen Häuserreihe. Die Hälfte der Häuser lag am nächsten Morgen in Schutt und Asche. Nur die Synagoge im nördlichen Teil überstand den zweiten Brand. Viele Familien hatten ihr ganzes Geld in die neuen Häuser gesteckt und waren nun mittellos. Diesmal dauerte der Wiederaufbau noch länger. Man änderte die Bauordnung erneut und veränderte den Grundriss des Areals. Eine breitere Straße. Die Häuser mussten weiter auseinanderstehen. Damit sie deshalb nicht kleiner wurden, bekam die Gemeinde ein Stück Land hinter einer neuen Mauer, die die Judengasse begrenzte. Dennoch läutete das 18. Jahrhundert das Ende der Judengasse ein. Zwar hatte der Kurfürst von Mainz noch 1745 gefordert, die Mauer um das Ghetto zu erhöhen. Schon 13 Jahre später aber zeigte sie Risse. Und während man noch darüber diskutierte, wie sie am besten zu verstärken sei, stürzten Teile ein. Und dann kamen die Franzosen. Im Oktober 1792 wurde Frankfurt zum ersten Mal von französischen Truppen besetzt, wenn auch nur für 6 Wochen. Im Marschgepäck die Ideen der Aufklärung. Seit 1791 waren mit dem Dekret der konstituierenden Nationalversammlung jüdische und christliche Franzosen und Französinnen einander gleichgestellt. Das Ghetto wurde zunehmend als nicht mehr zeitgemäß, ja, als Skandal empfunden. 4 Jahre später, im Juni 1796, zogen die Franzosen erneut in die Stadt ein und mit ihnen die französische Gesetzgebung. Juden und Christen wurden gleichgestellt. Dies änderte sich zwar nach dem Abzug der Truppen im September, die rechtliche Gleichstellung kam erst 1864 zurück, aber das Ghetto wieder zu etablieren gelang nicht. Nur die Synagoge, die 1852 abgerissen worden war, wurde durch einen Neubau im gotisch-orientalischen Stil ersetzt. 1882 entstand eine zweite Synagoge mit liberalerer Ausrichtung. Die Stadt hatte es mit dem Aufbau des Ghettos nicht eilig. Man wollte in Ruhe darüber diskutieren, was mit der Judengasse geschehen sollte. Jahrelang passierte nichts. Die Juden erhielten für die Zeit wieder die Erlaubnis, außerhalb des Ghettos zu leben. Es etablierte sich ein neuer Alltag für die Bewohnerinnen und Bewohner Frankfurts. Jüdische Kinder besuchten christliche Schulen. Beide Bevölkerungsgruppen gingen ohne Reibungen ihren Geschäften nach. Dann zeigten sich in der Mauer an der Judengasse erneut Risse. Sie wurde nach und nach zurückgebaut. Das Ghetto stand leer. Ab 1867 begann man, die Häuser abzureißen. 20 Jahre später war nichts mehr von ihnen übrig, außer den Fundamenten.